Meine Damen und Herren, Sie hören heute CB-Funk von Anders Bodelsen in der Übersetzung von Marianne Wino. Die Regie hat Christian Jauslin. Das Hörspielforum. Meine Damen und Herren, Sie hören heute CB-Funk von Anders Bodelsen in der Übersetzung von Marianne Wino. Die Regie hat Christian Jauslin. So, falls jemand klatschen möchte, jetzt ist der Moment da. Gebt euch keine Mühe, ich weiß, dass ihr da seid, scharenweise. Hab ich nicht schön gespielt? Also, wenn ihr nicht bald was sagt, spiele ich das Ganze nochmal. Also kommt schon, ihr könnt doch noch nicht alle im Bett sein. Okay. Falls jemand Interesse haben sollte, ich gehe jetzt von Kanal 4 auf die 8. Wenn ihr mich auf der 4 nicht erreicht habt, dann versucht es gleich nochmal auf der 8. So, jetzt bin ich auf Kanal 8. Hier ist 37 mit seinem Musikprogramm für Nachtschwärmer. Ist hier jemand zu Hause? Scheint nicht so. Hallo Freunde, hier spricht 37. Und falls es jemand interessiert, ich gehe jetzt auch schlafen. Aber vorher kriegt ihr noch eine Nummer zu hören, ihr anonymen Seelen alle, die ihr euch nicht traut zu antworten. Oder heute Abend wieder Ärger mit eurem Sender habt, hä? Ich warne euch, das wird eine lange Nummer. Also, hier ist 37 mit der Fortsetzung seines beliebten Programms. The Beatles, here we go! Also Freunde, wenn ihr euch nicht meldet, ich warne euch, ich kann euch die Nummer auch mal vorsingen. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64? Herein. Guten Abend. Guten Abend. Ich soll Ihnen sagen, Sie dürfen nicht so laut spielen. Die anderen wollen jetzt schlafen. Okay, ich höre schon auf. Übrigens, wollen Sie nicht auch bald schlafen? Doch, das will ich. Sag mal, bist du die Neue hier? Nein, ich bin nur hier, bis die Neue kommt. Also, dann komm doch rein und mach die Tür zu. Danke. Sie... du spielst übrigens gut. Findest du? Ja. Kann man dir mit irgendwas helfen? Nein, kaum. Kannst du dich allein waschen? Ja, weiß Gott, das kann ich. Und ins Bett? Kommst du allein ins Bett? Wenn ich eine Viertelstunde Zeit habe, dann geht es, aber ich bin noch nicht gewaschen und umgezogen. Nein, dann komme ich, sagen wir... In 20 Minuten zurück. Bleib doch. Lass uns ein bisschen quatschen. Oder warten noch andere auf dich? Nein, man hat mir gesagt, ich soll dich als Letzten dran nehmen. Mich dran nehmen klingt gut. Hör mal, alles, was du dran nehmen kannst, sind meine Knie. Da kannst du drunter fassen, während ich mich selbst vom Rollstuhl ins Bett schwinge, klar? Ja, weißt du, ich bin doch neu hier. Ich muss erst lernen, wie die verschiedenen Leute... dran zu nehmen sind, okay. Sag mal, wie heißt du? Sonja. Sonja, ich heiße David. Ja, steht ja an der Tür. Was machst du sonst, wenn du nicht hier vertrittst? Nichts. Aber ich suche eine Praktikantenstelle. Also vielleicht tauche ich mal wieder hier auf. Sag mal, was ist denn das da? Das ist ein Mikrofon. Ja, aber ich meine der Kasten da. Der Kasten? Das ist ein Funkgerät. Eine bessere Ausgabe dieser Walkie-Talkies, mit denen die Kinder alle spielen. Also, damit kann man senden? Ja, das ist mein Hobby. Eins meiner Hobbys. Ich habe die allergnädigste Erlaubnis der Heimleiterin, draußen am Fenster eine Antenne anbringen zu dürfen und abends lange aufzubleiben, ja, wenn ich die anderen nicht störe dabei. Darf ich mal hören? Da draußen ist keine Menschenseele mehr. Die kleine Stadt ist schlafen gegangen. Aber wir können ja gerne mal alle 22 Kanäle durchprobieren. 9. 10. 11. 12. Stadt schläft. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, und von vorne 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und schon sind wir wieder zu Hause. So. Eigentlich sind es ja 23. Keine Menschenseele mehr wach in dieser verdammten Stadt. Wie macht man es, wenn man senden will? Man spricht in das Mikrofon da. Muss man dabei nicht irgendwo draufdrücken? Nein, ich muss nur diesen Knopf hier bedienen. Hm? Übrigens, wir sind im Äther, Sonja. Besser gesagt, du bist im Äther. Ha, das hättest du mir auch sagen können. Ja, stell dir mal vor, wenn wir nun Geheimnisse miteinander gehabt hätten. Ja, wie konntest du? Okay, ja, entschuldige, ich stelle ab. Es ist nur so, dass keine Menschenseele mehr zuhört. Und wenn ich erst mit den Stones komme, stürzen die letzten Funkfreunde aufheulend in ihre Betten. Ja, du hättest es mir trotzdem sagen können. Was bedeutet der Zeiger hier? Er zeigt die Signalstärke an, wie gut der andere durchkommt. Wie weit kann der senden oder empfangen? Über die ganze Stadt, aber weiter nicht. An so einem klaren Abend wie heute kann ich Glück haben und die Landstraße erreichen. Dann höre ich die Fernfahrer. Aber sie hören mich nicht. Dazu ist mein Sender nicht stark genug oder meine Antenne zu schlecht. Sendet er immer noch? Nein, nein, ein Ehrenwort. Na, ich muss weiter. Sag mir nur, wie weit kann ich dir helfen, David? Wenn du mir bei allem hilfst, spare ich natürlich eine Menge Zeit. Es geht alles schrecklich langsam bei mir, aber was soll ich mit der Zeit, die ich spare? Nein, Sonja, du kannst... beim Zu-Bett-Gehen. Also, ich kann es auch allein, aber wenn... Kannst du dich auf deine Beine stützen? Nein, das kann ich nicht. Aber wir trainieren. Schließlich darf man ja den Mut nicht sinken lassen, ne? War es ein Autounfall? Ja. Das heißt, ich bin mit dem Motorrad gefahren. In ein paar Wochen ist die Gerichtsverhandlung. Armer Kerl. Aber geh jetzt lieber, ich mag nicht mehr darüber reden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mir noch mehr leid tue. Ich läute, wenn ich ins Bett will. Läute auch, wenn ja, ja, ja. Ich komme wieder. Bis nachher. Du weißt, wo du mich findest. So, meine stummen Freunde der Nacht. Ich habe euch ein Beatles-Potpourri versprochen. Und 37 gehört nicht zu den Leuten, die ihr Wort brechen. Also, jetzt kommt es. Lehnt euch zurück und macht die Ohren auf. So, jetzt ist Schluss bei der Musikabteilung von 37 und überhaupt. Gute Nacht und Ende. Ist ja auch schon bald Mitternacht. Und falls jemand applaudieren möchte, dann... Aha, scheint nicht so zu sein. Ja, also dann eine 94 für euch alle. Eine 94 von der Basisstation 37, mitten im Herzen unserer schönen Stadt. Und ich wünsche euch allen eine ganz wunderbare Nacht. Und viel, viel Schlaf. Und dass ihr... Hallo? Haben wir einen Zuhörer? Hör ich Applaus? Ja, so ist es. Ich habe dir eine ganze Weile zugehört. Hör mal, du spielst unwahrscheinlich gut. Hast du mal Unterricht gehabt oder so? Nee. Du spielst unwahrscheinlich gut, Mann. Wie hieß doch das letzte Stück? Das habe ich mir selbst so zusammengebastelt. Wie heißt du und wo wohnst du? Wir heißen nicht. Wir haben Nummern. Was habt ihr? Nummern. Weißt du, wir haben so einen Club. Und da hat jeder seine Nummer. Aber die meisten kennen sich untereinander ganz gut. Ja, wir haben so einen Club oder... Naja, hatten ihn jedenfalls. Ein Club? Ja, für CB-Funker. Jedermann-Funk. Seit dem Frühjahr ist da nichts mehr los gewesen. Waren ja auch nicht sehr viele, aber sag mal, hast du eine eigene Station? Ja, na klar. Bist du neu? Hast du sie gerade gekauft? Ich habe sie mir heute gekauft. Hier spiele ich ein bisschen damit, bis ich zu meiner Frau gehen kann. Sie hat mir versprochen, das Bett anzuwärmen. Du kommst nämlich unheimlich gut durch. Signalstärke 6 bis 7, 8 sogar. Ist das eine Basisstation? Was für ein Ding? Geht es mit Batterie oder mit einem Stecker in der Wand? Stecker in der Wand. Hast du sie hier in der Stadt gekauft? Ob du dein Gerät hier in der Stadt gekauft hast? Hallo? Ja, ich bin noch da. Nein, habe ich nicht. Du, das ist nur so ein kleines Spielzeug. Ich habe mir gedacht, das kann ganz nett sein, mal so ein bisschen zu hören, was da los ist. Und zu senden, also. Meine eigene Stimme zu hören. Naja, du weißt schon. Du kommst unwahrscheinlich gut durch. Was hast du für eine Antenne? Die Lage der Packung. Wie sieht sie aus? Wie sieht die Antenne aus? Tja, wie sieht sie aus? Also, ich habe sie einfach am Fensterbrett festgeschraubt. Ein ganz schönes Ding übrigens. Sieht aus wie... Sag mal, gibt es da irgendwelche Vorschriften? Wie sie aussehen muss? Was zugelassen ist? Ich glaube, hier in der Stadt nehmen sie es damit nicht so genau. Dein Sender darf nicht zu stark sein, aber die Antenne... Ich glaube, da kümmert sich keiner drum. Sieht aus wie ein Regenschirm, der aufgespannt ist. Also ganz übergeschlagen, sodass die Drähte in die Luft stehen. Na, kein Regenschirm, nur ein Schirmgestell mit 8 Stäben. Mit 8 Stäben? Den Typ kenne ich nicht. Also entweder hast du einen mächtig starken Sender oder eine sehr gute Antenne. Und gut abgestimmt. Ja, oder? Oder wir sitzen ganz nebeneinander. An sowas muss man sonst ziemlich lange arbeiten. Bei solchen Sachen konnte einem der Club helfen. Du solltest zusehen, dass du eine Nummer bekommst. Ach was, Nummer? Das ist doch nur ein Spielzeug. Ich habe was anderes zu tun, als zu Clubs zu rennen. Frau und 2 prächtige Kinder, das macht Arbeit. Wie ist das bei dir? Was meinst du? Ja, bist du verheiratet? Hast du Kinder? Hallo? Ja, ich bin noch da. Sag mal, wie komme ich eigentlich durch? Gut. Hast du so ein kleines Messgerät mit einem Zeiger? Ja, ja. Du kommst gut durch. Moment, sag jetzt mal was. Kannst du mir die Signalstärke sagen? Wie hoch geht dein Zeiger? Bis in den roten Bereich, so 7 bis 8. Sag mal, darf man sich gegenseitig nicht fragen, was man macht und so? Doch, aber es ist nicht sicher, dass man eine Antwort bekommt. Meist reden wir über die technischen Dinge. Was machst du? Nicht viel, im Moment jedenfalls. Ich spiele Mundharmonika. Ja, das habe ich mitgekriegt. Bist du verheiratet? Nein. Das solltest du ändern. Ein Leben ohne Frauen, das ist doch kein Leben, und ohne Kinder. Ich habe 2 Mädchen, 2 süße kleine Mädchen, 7 und 9. Ich kann dir sagen, das gibt dem Leben Inhalt. Hast du eine Freundin? Ja, vielleicht. Du, also pass auf, ich heiße 37 und um diese Zeit bin ich meistens auf Kanal 8 zu finden, falls du mal Lust zum Quatschen hast. Ich habe jetzt Lust zum Quatschen. Also, vielleicht hast du eine Freundin? Ja, ja, vielleicht. Ich nicht. Ich habe meine Frau und ich kann dir sagen, da habe ich alle Hände voll zu tun. Buchstäblich. Ein strammes Mädchen mit allem, was ein Mann sich wünschen kann. Und wenn sie sagt, sie wärmt das Bett an, dann tut sie das auch. Du, vielleicht denkst du mal dran, dass da andere Leute im Kanal sind und mithören könnten. Na und? Soll das ein Geheimnis sein, dass man wild auf seine eigene Frau ist? Da habe ich noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Zufällig ist es so, dass ich mit der tollsten Frau der Welt verheiratet bin. Ich bin mit der tollsten Frau der Welt verheiratet. Darf man das nicht sagen? Natürlich darf man, nur meist reden wir mehr über das rein Technische. Das rein Technische? Ja, aber da rede ich gern drüber. Das rein Technische, das funktioniert bei uns nämlich unwahrscheinlich gut. Du solltest zusehen, dass du eine Nummer bekommst. Wie wäre es mit der 69? Nein, ich will nicht wieder von der Technik anfangen. Aber du kannst mich John nennen. Denn, naja, so heiß ich. Wie ist das mit dir? Mit mir? Hast du einen Namen? Oder willst du lieber bei der Nummer bleiben? Du kannst mich gern David nennen. Sag mal, dein Gerät, was ist das für eins? Wie heißt es? Das Gerät? Moment. Midland steht drauf. Midland 500, made in Japan. Du hast es also nicht in der Stadt gekauft? Du hast es nicht hier in der Stadt gekauft? Nein, ich habe es nicht in der Stadt gekauft. Kannst du mir verraten, wo du ungefähr bist? Wo ich bin? In welcher Gegend? Ich dachte, das sollte geheim bleiben. Sehr weit kannst du nicht von mir weg sein, so gut wie du da durchkommst. Meinst du? Also, du, David, ich verabschiede mich jetzt. Das Bett ist warm und die Frau wartet. Das soll sie schließlich nicht vergebens tun. Die Kinder schlafen und alles ist friedlich. Es war nett, mit dir zu quatschen und vielen Dank für die Musik. John, nur dass du Bescheid weißt, ich bin meist hier oder auf Kanal 4 zu finden. Yes, yes, David, einen schönen Abend. Was auch immer du damit vorhast. Was ich vorhabe, weißt du. Tschüss. Tschüss. Und wenn du mehr über den Club wissen willst, brauchst du dich nur an mich zu wenden. John? Bist du noch da? David. 11, Komm, halt das Tempo. 13. So, und jetzt versuchen wir beim letzten Mal die Arme ganz durchzustrecken. So. Ja, das war toll, David. So, und jetzt leg dich flach hin und entspann dich. Das war wirklich ganz toll, David. Ach, was ist schon so toll an Liegestütz? Das ist eine Methode, sich in Form zu halten. Herz und Lungen zu gebrauchen und die Arme. Ja, aber nicht die Beine. Nein. Wann fangen wir damit wieder an? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber David, das hat doch auch nichts gebracht. In der Zwischenzeit kommst du auch... In welcher Zwischenzeit? Du meinst für den Rest meines Lebens. Aber hör mal, David, ich kann dir doch nichts versprechen. Ich weiß nur, dass bei dem Übungsprogramm nichts herausgekommen ist. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass es jemals Erfolg hat. Aber ich kann dir versprechen, dass wir es wieder versuchen mit den Beinen. Kommst doch immer zu den Schwimmübungen, ja? Schwimmübungen? Naja, da wirst du doch immerhin nass. Vorläufig kannst du sehr stolz sein auf deine Liegestütze. Ich habe Leute gesehen, die in Topform waren. Die haben eher aufgegeben. Also gut, dann bin ich mächtig stolz. David, es gibt nur eins, wovor du wirklich Angst haben musst, und das ist dein... Eigenes Selbstmitleid, ja. Ja, was ist? Da ist Besuch für David. Jetzt ist keine Besuchszeit. Nein, aber es ist der Autofahrer. Was, schon wieder? Ja, und er... Ist es Paul? Ja, er steht draußen beim Empfang und er möchte... Kannst du es verkraften, ihn wieder zu sehen, David? Na klar kann ich. Sag ihm, ich komme sofort. Ich mache nur noch 25 Liegestütz. Nein. Dann bin ich bei ihm. Ja, ich sag es ihm. Jetzt keine Liegestütze mehr. Doch, und schön die Arme hoch und die Beine strecken, sag ich dir. Gesicht nach oben und einen Moment oben bleiben und Oberkörper wieder senken. Und tief einatmen und... David, da, jetzt hör auf, da, komm, jetzt hör auf. David, bist du sicher, dass du Lust hast, mit ihm zu reden? Weißt du was? Er ist der einzige Mensch auf der Welt, der mich wirklich braucht. Na gut. Also, bis morgen. Okay. Gleiche Zeit, gleiche Stelle. Ich komme immer und immer wieder darauf zurück. Warum habe ich dich nicht gesehen? Wir haben beide eben die Stadtgrenze hinter uns und es gibt keine Straßenbeleuchtung mehr. Du bist ein paar hundert Meter vorher in die Landstraße eingebogen und wahrscheinlich noch nicht wieder richtig in Fahrt gekommen. Ich fahre mit Abblendlicht, warum auch nicht? Jetzt sag mir nur eins, warum sehe ich dich nicht? Himmel, Herrgott, warum habe ich dich nicht gesehen? Macht es dir sehr viel aus, noch einmal darüber zu reden? Nein, nein. Die Rechtslage ist ganz klar, darum geht es überhaupt nicht. Bei Auffahrunfällen gibt es nur ein mögliches Urteil. Es gibt nur einen Schuldigen, mich. Aber warum habe ich dich nicht gesehen? Kannst du mir noch einmal alles erzählen, woran du dich erinnerst? Ich möchte es doch nur verstehen. Ich bin in die Hauptstraße eingebogen und fange an, wieder zu beschleunigen. Da werde ich von hinten gerammt, das heißt... So nehme ich es gar nicht wahr. Ich habe das Gefühl, dass ich von einer riesigen Hand hochgehoben werde. Über den Lenker. Ja, dann weiß ich nichts mehr. Bis ich im Krankenhaus aufwache. Wenn du aus irgendeinem Grund gebremst hättest, aber das hast du nicht. Ich auch nicht. Es gab keine Bremsspuren. Ich habe dich einfach so von hinten angefahren, fertig. Ich war stocknüchtern und ich fühlte mich auch nicht besonders müde, obwohl es spät war. Ob ich doch irgendeinen unerklärlichen Blackout von ein paar Sekunden gehabt habe. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich will nicht vor der Verantwortung davonlaufen. Auch nicht vor der Strafe und dem, was da noch nachkommt. Ich möchte nur begreifen, was passiert ist. Verstehst du das? Ja. Dein Motorrad war in tadellosem Zustand. Ja, das konnte man hinterher kaum noch erkennen. Das können x Leute bezeugen. Einer, der es am selben Abend gesehen hat. Du hast es gepflegt und instand gehalten. Wo wolltest du eigentlich hin? Nirgends. Nur ein bisschen rumfahren. Ich kam aus der Cafeteria und... Was ich suche, ist eine winzige Kleinigkeit, die erklären kann... Nicht, dass ich... Eine winzige Kleinigkeit, die es etwas weniger unbegreiflich macht. Die mir hilft, damit zu leben. Herrgott, noch mal. Ich will nicht, dass von dem Schadenersatz, der dir zusteht, auch nur eine Mark abgezogen wird. Was ich suche, das braucht vor Gericht überhaupt nicht erwähnt zu werden. Sag mal, Worauf willst du eigentlich hinaus? Ja, es klang verkehrt. Ich meine... Was meinst du? Nichts. Das hört sich verkehrt an. Was macht deine Rehabilitation? Nichts. Kann ich etwas für dich tun? Nein. Ah doch, ja. Du könntest was für mich hier reinschmuggeln. Nichts lieber als das. Es ist etwas Ungesetzliches. Ich kann nicht mit meinem Rollstuhl losfahren und es mir einfach besorgen. Ja? Ein paar Bauteile, damit ich die Reichweite meines Senders hier ein bisschen verbessern kann. Ich will ihn umbauen, damit ich ein paar andere Orte reinkriege und ein paar interessantere Leute. Aber ich kann es mir nicht hier in der Stadt besorgen und man kann es auch nicht per Versandhauskatalog bestellen. Aber du kommst doch rum. Du kommst in andere Städte. Dann schreib es mir auf. Mach eine Liste von den Sachen, die du brauchst. Ich muss es mir erst noch genau durchrechnen. Aber wenn du wiederkommst... Ich komme wieder. Wenn du es überhaupt ertragen kannst, mich zu sehen. Es wird mir eine Freude sein, dir etwas unter dem Ladentisch zu besorgen. Hast du in letzter Zeit ein paar interessante Funkbekanntschaften gemacht? Eine, vielleicht. Kann ich auch mal zuhören? Der Kasten macht mich ganz neugierig. Ja, jetzt am Vormittag ist kein Mensch anzutreffen. Aber wir können es ja versuchen. Nein, nein, danke, du brauchst mir nicht zu helfen. Das kann ich schon allein. So, mal schauen. Also die 1. Nix. 2. Nix. 3. Auch nix. Die 4 schon. Wenn auf der 4 nichts ist, dann ist meistens überhaupt nichts da. 5 und 6. Alle Leute sind bei der Arbeit. Höchstens ein paar Kinder, die Schule schwänzen. Jetzt noch die 8. Auch nichts. Siehst du? Die besten Chancen hat man eben nachts. Und an anderen Orten. Geht das denn? Du musst sie mit beiden Händen halten. Versuch mal zu saugen, statt zu pusten. Die tiefsten Töne sind links. Und von links nach rechts hast du eine C-Dur-Tonleiter. Muss man da Unterricht nehmen? Die meisten Leute bringen es sich selber bei. Kann ich dir was helfen? Nee. Kann ich dir was helfen? Einen Abend, wenn ich mehr Zeit habe, kannst du mir das Mundharmonika-Spielen beibringen. Okay. Einen Abend, wenn du mehr Zeit hast. David, warst du immer so wie jetzt? Nein. Weißt du, früher konnte ich auf 2 Beinen gehen. Warst du da ganz anders als jetzt? Nein, sicher nicht. Wie bin ich jetzt? Kurz angebunden. Jedenfalls heute Abend. Du musst doch weiter, oder? Du hast recht. Mach es dir gemütlich mit deinem Sender. Leute, wenn ich etwas für dich tun kann. Gute Nacht. Gute Nacht, Sonja. So, hier ist Nummer 37. Wir bringen gleich etwas Musik, aber erst wollen wir mal hören, ob da jemand besondere Wünsche hat. Sie wünschen, wir spielen. Und falls es etwas ist, was ich nicht kenne, brauchen Sie mir nur die Melodie vorzusummen. Hier ist 37 auf Kanal 4. Haben wir einen Hörer? Offenbar nicht. Also gehen wir direkt auf die 8 über. Hier ist 37, bereit zu einem sehr langen Abend mit jeder Menge Musik. Haben wir einen Hörer? Scheint nicht so. Aber falls doch, auf Kanal 4 gibt es gleich Nachtmusik. Wir springen mal eben auf die 22 und dann zurück auf die 4, wo es, wie gesagt, Musik bis zum frühen Morgen gibt. So, jetzt sind wir auf der 22, um auch noch die letzten Nachteulen zu erreichen. Hallo. Hallo, hier ist 37. Ist da noch jemand wach? Oder liegen alle schon im Bett? Hallo. Unterbreche ich ein Gespräch? Nein, ich war gerade auf der Suche nach jemandem. Hallo. Bist du der von gestern? Sieht so aus. Du, wir gehen mal zurück auf Kanal 4. Da ist es besser. Wieso ist es da besser? Das ist eben so. Schaltest du jetzt um? Okay. Hallo? Hallo, hier ist wieder 37. Hallo? Hallo? Hörst du, dass es hier viel besser ist? Nicht wahr? Kommst du jetzt zurecht damit? Ja, ist ja nicht weiter schwierig. Dieser Knopf hier, wo Delta Tune draufsteht, was mache ich damit? Du drehst ihn nach links und rechts und probierst aus, wo es am besten tönt. So ist es am besten. Du kommst enorm stark durch. Bis Signalstärke 9. Wir müssen sehr nah beieinander sein. Schon möglich, davon verstehe ich nichts. Wie geht es sonst? Bestens, bestens. Und wie war's? Hattest du noch einen schönen Abend gestern? Nachdem wir uns gesprochen haben. Und ob. Fein, fein. Sie ist nicht zu kurz gekommen. Sie hat gekriegt, was sie brauchte. Du hattest also einen schönen Abend. Gut. Und sonst? Nichts sonst. Im Augenblick sitze ich hier gemütlich mit einer Flasche. Wunderbar. Ich wünschte, ich könnte dir Gesellschaft leisten. Tust du doch. Hast du denn nicht ein Gläschen dabei, wenn du so sitzt und sendest? Nein, nein. Kannst du dir nicht was holen? Dann ist es doch fast wie in der Kneipe. Tja, kann schon sein, dass ich mir nachher was hole. Was trinkst du? Wein. Einen guten? Nö, nur Wein. Du? Ich warte so lange, wenn du dir was holen gehst. Lass uns erst ein bisschen quatschen, okay? Möchtest du wohl gern wissen, was? Ja, das möchte ich gern wissen. Ich kann mich nicht beklagen. Na, herzlichen Glückwunsch. Prost. Sag mal, bist du blau? Mal sehen. Nein, die Flasche ist noch halb voll. Also, nein, bin ich nicht. Hattest du gar keinen Kontakt mit anderen? Naja, bin ich der Einzige, mit dem du gesprochen hast, seit dem letzten Mal? Über Funk? Ja, so ist es. Aber ich habe ja eben erst eingeschaltet. Dann war es ja ein Zufall, dass wir uns gerade getroffen haben. Du, ich vergesse, du solltest nicht auf Kanal 22 gehen. Jedenfalls nicht, wenn du mich suchst. Ich war ganz zufällig da. Sonst bin ich fast immer auf der 4. Monogam, was? Tja... Auf der 4 ist es eben am besten. Monogam, monophon, radiophon, monoradiophogam. Ich glaube, du bist doch ein bisschen angeheitert, oder? Kann schon sein. Im Laufe des Tages sind schon ein paar Schlucke die Kehle runtergelaufen. In aller Stille. Bist du allein zu Hause? Ich und allein zu Hause? Nein, keine Rede. Meine Frau plätschert in der Badewanne und die Kinder schlafen. Hoffentlich. Ich weiß nicht mehr. Haben wir davon gesprochen? Hast du Kinder? Nein. Warum nicht? Weißt du, es gibt eine Menge Sachen, die ich nicht so über Funk diskutieren möchte. Okay, okay. Hast du mir eigentlich deinen Namen gesagt? Ich heiße John. Hab ich. Ich heiße David. Aber wir verwenden sonst Nummern. Ich bin 37. Sag mal, komme ich auch so mit 7, 8, 9 durch? Ob du was? Die Signalstärke. Komme ich ebenso gut durch wie du? Wie weit schlägt der Zeiger aus? Du kommst fabelhaft durch. Nein, also mit der Frau, da läuft tatsächlich jede Nacht was. Ganz schön anstrengend auf die Dauer. Du John, ich will das nicht immer wiederholen, aber es kann sein, dass ein Haufen Leute mithört, was du da so erzählst. Lass sie doch, ist mir doch egal. Die wissen ja nicht mal, wie ich heiße und wo ich wohne. Okay, okay, ich habe es dir nur gesagt. Das lässt sich nicht bestreiten. Nein, du, so gegen 10 geht's ins Bad und dann weiß ich, was die Glocke geschlagen hat. Hallo? Bist du noch da? Wie war doch dein Name? 37. Oder David? Bist du prüde, David? Vielleicht. Für deine Begriffe. Das macht doch nichts. Ist schon gut, David. Man soll sein, wie man ist. Sag mal, David. Wie war das noch? Bist du verheiratet? Nein, bin ich nicht. Also Junggeselle. Weißt du was, manchmal beneide ich die Junggesellen. Die können machen, was sie wollen. Habe ich recht? Doch, doch, ja. Hast du ein Hobby, David? Ja, unter anderem das Funkgerät hier. Ein Mann muss ein Hobby haben. Aber Lillemore ist wahnsinnig eifersüchtig auf meins. Was hast du für ein Hobby? Waffen. Ich schieße. Als Junggeselle war ich regelmäßig unten im Schützenclub. Stammgast, jeden Abend bin ich da hingegangen. Jetzt darf ich hier sitzen und meine Waffen reinigen, während ich auf Lillemore warte. Kein Gedanke mehr daran, abends in den Club zu rennen. Bist du ein guter Schütze? Da kannst du Gift drauf nehmen. Das heißt, ich war einer. Man muss ja im Training bleiben, sonst... Jetzt darf ich höchstens noch manchmal unten im Keller Bum-Bum machen, während Lillemore sie fertig macht. Ja, das, was sie unter Bum-Bum versteht. Womit schießt du? Was hast du für Waffen? Das ist es. Ich bin ein richtiger Waffennarr. Riesengroße Sammlung. Schöne Stücke. Die kann ich reinigen und putzen und dabei von den guten alten Zeiten träumen, als ich noch mein eigener Herr war. Bist du das jetzt nicht mehr? Aber ja doch, und die Kinder. Was sollte ich ohne die prächtigen Kinder anfangen? Hast du Kinder, David? Nein, noch nicht. Du solltest dir welche anschauen. Aber dazu braucht man ja sozusagen eine feste Mutter. Habe ich recht? Ja. Ja, du hast recht schon. Fein. Ich habe es gern, wenn ich recht habe. So, David, jetzt ist der Stöpsel raus. Aus der Wanne. Jetzt kommt sie aus dem Bad und die Pflicht ruft. Schade. Du hast mir noch gar nichts vorgespielt heute Abend. Aber ich muss jetzt abschwören. Die Pflicht ruft. Mach's gut. Denk dran, dass ich meist auf der 4 liege. Auf wem? Kanal 4. Okay, alles klar. Also ich verabschiede mich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Kommen wir nicht rüber. Unmöglich. Klar kommen wir rüber. Wir müssen nur eine Lücke im Verkehr abwarten, dann bis zum Mittelstreifen und da warten. Dann hängen wir in der Mitte und kommen weder vor noch zurück. Gibt es denn hier keine Ampeln? Doch, 2 Kilometer weiter. Warum musst du überhaupt darüber? Das habe ich dir doch erklärt. Ich suche nach einer Antenne. Wie kommst du drauf, dass sie da drüben ist? Also, der Mann kann nicht weit entfernt wohnen. Er kommt so gut durch. Und in diese Richtung zeigt meine Antenne. Dafür spricht auch, dass die Häuser da drüben so hoch liegen. Warum spricht das dafür? Weil es erklärt, warum er mit einer ziemlich schwachen Antenne so gut durchkommt. In der Luftlinie. So, siehst du, da. Da kommt die Lücke, auf die wir gewartet haben. Ich trau mich nicht. So schnell komme ich nicht in Schwung und auf die andere Seite. Ich kann nicht. Klar kannst du. Komm schon, los. Ich trau mich nicht, David. Ich habe nicht so viel Kraft in den Armen wie du. Sieh mal da. Ja, ja, jetzt ist zu spät. Mensch, wenn die nächste Lücke kommt, musst du aber fixer sein. Was, David? Du fährst alleine rüber und suchst nach der Antenne. Ich trau mich einfach nicht, hier über die Straße zu fahren. Ach, ein bisschen Spannung im Leben tut dir ganz gut. Siehst du? Jetzt kommt die große Chance. Also, fertig, los! Mein Bedarf an Spannung ist gedeckt, seit ich das erste Mal überfahren worden bin. Jetzt zeig, was du kannst. Wer ist zuerst am Mittelstreifen? Los geht's! Halbzeit. Siehst du, es hat geklappt. Und jetzt können wir die nächsten paar Stunden hier sitzen. In der anderen Richtung kommt auch mal eine Lücke. Warum ist es so wichtig, dass wir diese Antenne finden? Das habe ich dir doch erklärt. Mit dem Mann stimmt irgendwas nicht. Das passt alles nicht richtig zusammen. Das passt nicht zusammen. Und jetzt willst du sein Geheimnis aufdecken? Ach was, ich bin bloß neugierig. Herrgott, man hat doch nur die Unterhaltung, die man sich selber verschafft. Du, sieh mal, freie Bahn. Ich will wieder zurück. Nein, das geht nicht. Vorwärts jetzt, los! Volle Kraft voraus! Siehst du? Siehst du, es hat geklappt, fabelhaft. Ja, wir leben noch. Aber wenn wir zurück müssen, ist es dunkel geworden und wir sind so gut wie unsichtbar. Wo geht's jetzt lang? Da, zum Wasserturm hier rauf. Senkrecht hoch? Nein, schräg. Das da oben sind wohl die ersten 20, 30 Straßen, die wir absuchen wollen. So ist es. Das ist ein fabelhaftes Fitnessprogramm. Also, dann mal los. Bis wir zurückkommen, ist es stockdunkel. Bis wir diese blöde Straße wieder überqueren müssen. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Ich habe jetzt schon Hunger. Ah, hör endlich auf zu meckern. So. So, jetzt geht's aufwärts. Nun zeig mal, was du in deinen Armen hast. Los geht's. Erklär mir noch einmal, wie die Antenne aussieht. Damit ich dir helfen kann, sie schnell zu finden. Und wir bald nach Hause kommen. Oder überfahren werden. Also okay, pass auf. Sie muss an einem der Häuser so angebracht sein, dass sie in Richtung Stadt zeigt. Solche Dinger sieht man selten. In der Stadt gibt es sie nicht zu kaufen. Sie soll aussehen wie ein übergeklapptes Regenschirmgestell. dessen Stäbe zum Himmel zeigen. Hier. Acht. Acht Stäbe ist das. Acht Stäbe. Ja. Und sie soll an irgendeinem Haus sitzen. In irgendeiner der 20 bis 30 Straßen um den Wasserturm. Jawohl, mein Lieber. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit. Es ist dunkel. Na schön, 37. Hast du heute was Spannendes erlebt? Kann schon sein. Sag mal, 37, du erzählst nicht viel von dir. Ich rede die ganze Zeit. Was machst du? Kannst du dein Mikrofon näher an den Mund halten oder was mit deiner Sendestärke machen? Ich höre dich so undeutlich. Frage nur, was erzählst du eigentlich von dir? Was hast du heute Spannendes erlebt? Tja, ich habe einen kleinen Ausflug gemacht. Klingt ja aufregend. Sag mal, 37, hast du seit dem letzten Mal ein paar flotte Bräute vernascht? Ja? Nein, habe ich nicht. Oder knapp? Bist du auf der Schiene? Du, ich mag nicht so reden. Was hast du sonst von dir zu erzählen? Es kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass ich dich die ganze Zeit mit intimen Details unterhalte. Es gibt doch so vieles, worüber man reden kann. Zum Beispiel? Naja, über unsere Ausrüstung. Wie wir durchkommen. Wie wir dich im Club anmelden könnten. Sag mal, gibt es diesen Club überhaupt? Ich habe den Eindruck, wir beide sind die Einzigen. Aber wozu über unsere Ausrüstung reden? Die will man doch benutzen, um über andere Dinge zu reden. Sich näher zu kommen, wie es heißt. Habe ich nicht recht? Doch. Weißt du was? Ich glaube, ich habe dich durchschaut. Du bist so einer, der nur zuhört, was andere sagen. Ein Spion. Selbst erzählst du nie etwas. Hast du überhaupt ein Sexualleben? Hast du überhaupt ein Leben? Weiß Gott, habe ich das. Weiß Gott, hast du das. Du hast also einen Ausflug gemacht. Mit dem Auto? Nein, nur hier in der Stadt. Habe ich ein bisschen umgesehen. Klingt ja aufregend. Das große Ereignis des Tages. Er hat sich in der Stadt umgesehen. Hör mal, ich habe dir doch nichts getan. Warum bist du so grob zu mir? Bin ich grob? Du klingst ganz anders. Anders als was? Als gestern. Hast du dich angehört? Ehrlich gesagt, ich... Ja? Ja, als ob du ganz schön blau wärst. War ich auch. Heute bin ich nicht blau. Aber weißt du, was ich bin, 57? 37. Weißt du, was ich bin? Ich bin ganz schön sauer, weil ich dir hier alles anvertraue und du hörst immer nur zu. Weißt du was? Ich glaube, ich habe dich durchschaut. Weißt du was? Ich glaube, bei dir stimmt was nicht. Da gibt es ein paar Sachen, die du mir nicht erzählt hast. Natürlich gibt es die. Ich glaube, du steckst genauso tief im Dreck wie ich. Steckst du denn im Dreck? Hey, steckst du im Dreck? Allerdings. Was glaubst du denn, warum ich die ganze Zeit mit dir rede? Jetzt schon den dritten Abend? Oh, weil du die Zeit totschlagen willst, solange deine Frau im Badezimmer ist. Meine Frau ist nicht im Bad. Nicht? Das ist etwas Neues. Sie ist gar nicht zu Hause. Ah, dann bist du Babysitter heute Abend. Genau so ist es. Die anderen Abende war sie auch nicht zu Hause. Naja, also ich muss schon sagen. Ja, du musst schon sagen. Ja, du. Sie ist weg mit ihrem Liebhaber. Überrascht? Ja. Allerdings. Das ist eine andere Geschichte als die, die du mir gestern und vorgestern erzählt hast. Tja, manchmal hat man den Lust, seine Geschichten ein bisschen auszuschmücken. Nicht wahr, 37? Ja, vielleicht. Und, was machst du nun? Was ich nun mache? Ich sitze und warte, bis sie nach Hause kommt. Klingt das nicht nach einem vernünftigen Plan? Hast du das die anderen Abende auch gemacht? Nein, da bin ich schließlich ins Bett gegangen. Aber daraus wird heute nichts. Heute trinke ich schwarzen Kaffee und halte mich wach. Habt ihr euch ausgesprochen? Es geschieht heute Abend. Ein für alle Mal. Willst du dich scheiden lassen? So kann man es auch nennen. So kann man es gut nennen. Weißt du, über solche Dinge redet man am besten, wenn man ausgeschlafen ist, in aller Ruhe. Ja, und dann lässt man sich einwickeln, in aller Ruhe. Man redet und redet und dann geht alles so weiter. Nein, du, heute wird ein Ende gemacht. Ich glaube, John, du solltest schlafen gehen. Du klingst so. Wie? Als ob du ganz durcheinander wärst. So eine Aussprache mitten in der Nacht ist nicht gut. Ich meine, du musst doch an die Kinder denken. Das ist es ja gerade. Die solltet ihr in den Kindergarten oder in die Schule schicken. Und dann, ja, meine, dann solltet ihr euch in aller Ruhe zusammensetzen und über alles reden. Also, da habe ich einen anderen Plan. Ich habe etwas hier, was das Problem ein für alle Mal lösen kann. Was hast du? Sieh mal, eine Lösung. Eine Lösung bedeutet ja, dass sie ihre sieben Sachen nimmt und geht. Zu dem anderen. Und mit den Kindern. Eine andere Lösung gibt es nicht, das weiß ich. Sie ist kurz davor, sich zu entscheiden. Das ist nicht nur ein Spiel, das mit dem anderen. Ihre sieben Sachen. Und die Kinder bekommt sie automatisch. Und ich sitze da und gucke in die Röhre. Aber daraus wird nichts. Dagegen werde ich etwas tun, solange ich noch kann. Was willst du tun? Peng. Und dann peng, peng. Oh mein Gott. Und dann noch einmal peng. John, was redest du für Unsinn? Erst sie, dann die Kinder. So schnell, dass sie gar nicht begreifen, was passiert. Und zum Schluss, um die Sache ordentlich zu Ende zu bringen, mich selbst. Oh nein. Peng. Peng, peng. In aller Ruhe, wie du sagst. John. John, hör auf mit dem Quatsch. Weißt du, was ich hier habe? Ich weiß, was du mit einreden willst, ja. Mir war schon lange klar, dass du ein Exhibitionist bist, aber... Aber jetzt, John, jetzt begreife ich, dass du auch ein Pusseur bist. So viele Fremdwörter? Du glaubst also, ich spinne? Ja, ja, wirklich. Dann pass mal auf. Jetzt hör mal. Oh mein Gott. Schräg nach oben. Schräg nach oben in die Decke. Was sagst du jetzt? Was ich sage? John, ich sage, du hast dir einen Feuerwerkskörper gekauft. Jawohl, einen Feuerwerkskörper. Weißt du, ich finde, das ist ein ungewöhnlich schlechter Scherz. Stimmt, genau. Ein schlechter Scherz. Da, an der Decke ist so ein feuchter Fleck. Ich habe ihn genau in der Mitte getroffen. Alter Schütze. Clubmitglied seit meinem 18. Jahr. Aber das habe ich dir wohl schon erzählt. John, du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst. Gut. Wie du meinst. Alles, was du gesagt hast, war gelogen. Gelogen, gell? So ist es doch, oder? Glaub, was du willst. Du bist auch kein Wahrheitsfanatiker. Aber hauptsächlich, weil du immer die Klappe hältst. Es gibt etwas, was du mir nicht erzählt hast. Irgendwas stimmt bei dir nicht, ganz und gar nicht. Habe ich recht? Habe ich Unrecht? Nein, John, du hast recht. Du hast wirklich recht. Es gibt vieles, was ich dir nicht erzählt habe. Naja, wir kennen uns ja auch nicht, 57. 37. Sonst hätte ich dir ja auch nicht erzählt, was ich heute Nacht vorhabe. Dann wärst du vielleicht auf die Idee gekommen, hier anzurücken und dich einzumischen. Aber du weißt ja nicht, wer ich bin und wo ich wohne. Ich kann dir gerne mehr über mich erzählen. Ich weiß nicht recht. Ich habe das Gefühl, deine Geheimnisse könnten einschläfernd wirken, wo ich gerade Kaffee koche, um mich wach zu halten. John, vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten ist etwas passiert, was mein Leben vollkommen verändert hat. Das will ich dir gerne erzählen. So? Ja. Ein Unglücksfall. Weißt du was? Ich habe es plötzlich restlos satt, mit dir zu reden. Mein Wasser kocht und wie gesagt, ich habe noch einiges vor. Also, ich glaube, ich verabschiede mich. Hallo. Hallo, John. Lass doch den Unsinn. Herrgott, nochmal melde dich doch, verdammt. Melde dich wieder, hallo. Du musst doch auch meine Geschichte anhören. John, ich weiß, dass du da bist. Scheiße. Melde dich, John, los, melde dich wieder. Du schuldest mir einen Gefallen. Paul, du schuldest mir einen Gefallen. Ja, doch, Mann, aber das ist eine Sache für die Polizei. Die habe ich doch angerufen, aber die dachten, ich spinne. Ich glaube, sie haben nicht mal die Adresse aufgeschrieben. Die dachten einfach, ich spinne. Und das Ganze sei ein schlechter Scherz. Ja, das wird es ja wohl auch sein. Ja, aber ich habe den Mann jetzt 3 Abende hintereinander gehört. Es gibt ihn. Er hat eine oder mehrere Schusswaffen. Er ist schlimm dran. Das war nicht nur einfach Gerede. Nein. Er weiß also nicht, dass du seine Adresse hast. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu sagen. Und du kannst wohl auch nicht ganz sicher sein. Er muss es sein. Ich war nachmittags dort. Ich hatte mich ungefähr in die Gegend rangepeilt und... Ja, da saß sie. Genau die Antenne, die er beschrieben hatte. Mensch, gibt es nicht eine Unmenge von Antennen? Nicht von diesen. Das kann nur seine sein. Ja, und was soll ich jetzt tun? Bitte nimm deinen Wagen und fahr zu der Adresse. Versuch, ins Haus zu kommen. Zu einem wildfremden Menschen? Ja, zu einem wildfremden Menschen, der im Begriff ist, etwas Verzweifeltes zu tun. Jawohl! Ich würde ja selber hinfahren, aber hier ist nachts alles abgeschlossen. Und ich würde eine Stunde brauchen, um der Heimleiterin zu erklären, worum es geht. Abgesehen davon kann ich doch nicht... Ich bin ja selber völlig hilflos. Ich kann den Rollstuhl nicht mit ins Taxi nehmen. Und selbst wenn es ging... Ja, natürlich kannst du nicht hinfahren. Paul, du schuldest mir einen Gefallen. Okay. So, ich habe jetzt was zum Schreiben gefunden. Also gib mir noch mal die Adresse. Aber du, ich bin doch nicht bewaffnet. Ja, nein, ich weiß. Und du weißt genau... Ich weiß überhaupt nichts genau, nur dass da jemand völlig verzweifelt ist. Ja, aber wenn er bewaffnet ist, dann ist das eine Sache der Polizei. Menschenskind, Paul, ich habe es bei der Polizei versucht. Weißt du, welche Adresse die haben wollten? Deine. Ja, Paul, Herrgott, ich sage nicht, dass du dein Leben riskieren sollst. Ich bitte doch nur, dass du... Sagst du nicht genau das? Ja, Paul, kannst du nicht einfach hinfahren und verdammt ja, nochmal... Ja, okay, ich kann hinfahren. Gib mir die Adresse. Also, du fährst zu der Siedlung am Wasserturm. Die große Straße da oben heißt Wasserturmweg. Wenn du von der Landstraße kommst, ist es eine der ersten Straßen rechts. Die dritte oder vierte, sie heißt Tulpenweg. Und dann muss es das zweite Haus auf der linken Seite sein. John. John, bitte melde dich. John, bitte, du sollst dich melden. Ich weiß, dass du da bist. Du bist auf Kanal 4. Ich höre es nicht nur, ich kann es auch sehen auf meinem Messgerät. John, ich habe dir meine Geschichte versprochen und jetzt sollst du sie auch hören. Ja, du sollst sie hören. Du hast gesagt, bei mir stimmt was nicht. Ich hätte dir etwas verschwiegen und ich habe ja gesagt. Dann wolltest du nichts mehr wissen, aber jetzt hockst du noch da und lauscht, nicht? Verdammt nochmal, gib es auf. Ich weiß, dass du da bist. John, ich muss dir meine Geschichte erzählen. Scheiße. David? Hallo, was machst du denn um Himmels Willen? Ich funke, das darf ich. Ist dir klar, dass du schreist, während hier eine Menge Leute versuchen zu schlafen? Wen hast du denn erreicht? Niemanden. Warum schreist du denn so? Ist dir klar, wie spät es ist? Ja. Soll ich dir nicht ins Bett helfen? Nein, danke, Sonja. Bitte, willst du mir einen Riesengefallen tun? Lass mich das hier fertig machen. Was denn fertig machen? Was fertig machen, David? Ja, Gott, kann man denn hier nicht die allerkleinste Heimlichkeit für sich haben? Ist das total unmöglich? Natürlich kannst du, David. Aber du musst leiser sprechen, sonst schicken sie mich gleich wieder zu dir. Wie lange dauert es noch? Ich weiß es nicht. Bitte sei so gut und lass mich allein. Ja, ja, ja, aber sprich leiser, David. Und Leute, wenn ich dir helfen soll, ja? Ja, ja, ja. Wenn du irgendwas... Bitte, gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht. John, John, hörst du mich? John, ich sehe auf meinem Messgerät, dass du da bist. Ich sehe, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich hörst. John, ich muss dir meine Geschichte erzählen. Lass mich doch bitte hören, dass du da bist. Okay, ich bin da. Erzähl mir deine Geschichte. Ich genehmige mir inzwischen einen Muntermacher. Motorradfahrer. Ich hatte eine alte Triumph Bonneville, gebraucht gekauft und selbst instand gesetzt. Sie war schon aus dem Verkehr gezogen, aber ich habe sie wieder fahrtüchtig gemacht. Komm zur Sache. Hattest du einen Unfall mit dem Motorrad? Ja, ja. Ich hatte es in Ordnung gebracht. Jedes kleinste Detail war vorschriftsmäßig. Es war eine sehr schöne Maschine. Neu lackiert und verchromt. Wenn ich nicht die Originalteile aus der Fabrik bekommen konnte, habe ich sie mir auf meiner eigenen Drehbank angefertigt. Wirst du nie mehr damit fahren können? Sie war total zertrümmert. Und du auch? Sitzt du im Rollstuhl? Ja. Das weiß ich nicht. Noch nicht. Arbeiten Sie ständig mit dir? Nein. Nein, ich werde nicht klug draus. Vielleicht haben Sie aufgegeben, aber das war es gar nicht, was ich dir erzählen wollte. Es tut mir wirklich leid. Übrigens, sag mal, hast du versucht, die Polizei anzurufen und denen erzählt, dass da so ein Waffennarr hockt, der sich und seine ganze Familie ausrotten will? Ich weiß doch nicht einmal... Nein, du weißt nicht einmal, wie ich heiße und wo ich wohne. Hast du trotzdem die Polizei angerufen oder sowas? Nein. Also gut, du kannst deine Geschichte erzählen. Aber ich genehmige mir noch einen kleinen Aufbruchschluck. One for the road. Also natürlich ging dauernd was kaputt an der alten Maschine. Der Magnet, der Dynamo, das... Komm jetzt zur Sache. Ich weiß genau, dass du versuchst, mich hinzuhalten. Aber denk nicht, dass ich mich volllaufen lasse, bis ich nicht mehr tun kann, was ich mir vorgenommen habe. Dauernd gab es Ärger mit der Elektrik. Und kein Mensch in der Stadt außer mir hatte Lust, sich damit zu befassen. Und an dem Abend, als ich den Unfall hatte... Da war alles tipptopp in Ordnung, jedenfalls als ich von zu Hause wegfuhr. Die Maschine ließ sich auf Anhieb starten und fuhr wie ein Traum. Ich bin eine kleine Abendrunde gefahren, bis zum kleinen Lokal nordwestlich der Stadt, paar Kilometer von der Hauptstraße entfernt. Nun zur Sache. Meine Flasche ist fast leer. Ich hatte ein einziges Bier getrunken. Mich nach Gesellschaft gesehnt. Aber da war niemand, den ich kannte oder mit dem ich ins Gespräch kommen konnte. Ein paar Nummern aus der Musikbox gehört, da wollte ich nach Hause fahren. Die Maschine sprang sofort an, aber ich habe gleich gesehen, irgendetwas ist nicht in Ordnung. Lass mich raten. Die Beleuchtung? Ja, das Rücklicht. Ich habe nachgesehen, die Birne war in Ordnung und die Relais auch. Überspring den technischen Teil. Es musste das Kabel sein, das unter dem hinteren Schutzblech entlangläuft. Da musste ein Kurzschluss sein. Das konnte ich unmöglich an Ort und Stelle reparieren. Ich beschloss also, nach Hause zu fahren und das am nächsten Tag in Ordnung zu bringen. Ich hatte nur ein paar Kilometer bis zur Landstraße und ein paar Kilometer bis nach Hause zu fahren. Ich dachte, das kann nicht so gefährlich sein. Weiß aber doch. Weiß dann doch. Ja. Ja, es war's. Da draußen ist die Landstraße ja nicht mehr beleuchtet. Das war eine dunkle Nacht. Der Himmel war bedeckt. Das Motorrad fährt ja nicht gerade leise. Ein Auto, das von hinten kommt, kann man kaum hören. Und das Visier meines Helms war beschlagen, die Brille auch. Und ich musste die ganze Zeit mit einer Hand fahren, um die Feuchtigkeit abzuwischen, damit ich überhaupt was sehen konnte. Mein Scheinwerfer war auch nicht besonders hell, aber immerhin leuchtete er noch vorschriftsmäßig. Aber von hinten warst du schlecht zu sehen. Ja. Und da bist du angefahren worden. Ja. Du, hier ist was Seltsames passiert. Bist du betrunken? Bist du betrunken, ja? Das auch, ja. Aber ich will noch das Ende deiner Geschichte hören. Derjenige, der dich angefahren hat... Was ist denn Seltsames passiert bei dir? Jetzt sind wir bei deiner Geschichte, bei deinem Geheimnis. Ja, ja. Weiß er, dass dein Rücklicht nicht funktioniert hat? Der dich angefahren hat? Oder hast du vergessen, es ihm zu sagen? Das Motorrad war wohl so zertrümmert, dass man das nicht mehr feststellen konnte. Der Mann ist zu schnell gefahren. Er hat die Augen nicht richtig aufgemacht. Sonst hätte er mich sehen müssen, mit und ohne Rücklicht. Aber du hast ihm nicht gesagt, dass dein Rücklicht defekt war. Nein. Nein, das war mein Geheimnis. Gut. Jetzt kenne ich es also. Nun pass mal auf, was hier Seltsames passiert ist. Plötzlich ist dein Mann in mein Zimmer gekommen. Ich weiß nicht, wozu. Ich weiß auch nicht, wie. Er ist einfach ganz ruhig an meinen Tisch gekommen und hat sich meinen Revolver genommen. Das hätte er sich sparen können. Denn er ist sowieso nicht geladen. Jetzt sitzt er auf einem Stuhl, den Revolver auf dem Schoß und hört unser Gespräch mit. Es tut mir leid. Das Geheimnis war ja eigentlich nur für mich bestimmt, nicht wahr? Oder? Du meinst... Der Revolver war nicht geladen? Tja, so bin ich eben. Platzpatrone. Ein paar Requisiten, um das Leben ein bisschen spannender zu machen. Ich bin Junggeselle wie du. Übrigens, ich habe auch eine Menge Schlaftabletten draußen im Bad. Bin halt der geborene Sammler. Sag mal, der Mann, der da auf meinem Stuhl sitzt, kennst du den? So muss es wohl sein. Ja. Hör mal, der öde mich langsam an. Glaubst du, du kannst ihn überreden, dass er nach Hause geht? Ich kann es ja versuchen. Dann gebe ich ihn dir. Sprechen wir uns wieder? Morgen? Hier auf Kanal 4? Kommt er, dein Freund. Bewaffnet. Mensch, pass doch auf die Flasche auf. Ja? Hier ist Paul. Ich brauchte nur reinzugehen. Er hatte nicht abgeschlossen und nichts. Er sieht aus, als ob er gleich einschläft. Ich glaube, er ist nur betrunken und weiter nichts. Aber das finde ich noch heraus. David! Ja, ich bin auch da. Ich wollte nur sagen, du bist klar durchgekommen. Ich kümmere mich jetzt ein bisschen um den Knaben hier. Ich wollte dir nur schnell Bescheid sagen und mich bedanken. Du bist gut durchgekommen, klar und deutlich. Also, vielen Dank und gute Nacht. WDR und NDR 1, das Hörspielforum, brachte CB-Funk von Anders Bodelsen in der Übersetzung von Marianne Veno. Es sprachen David Rainer zur Linde, John Ingold Wildenauer, Paul Klaus Henarussius, Sonja Eva-Maria Hofmann, Anni Ute Oellner, Markus Stefan Lutz und Krankenschwester Barbara Liebster. Musik Ernst Hotan, die Regie hatte Christian Jauslin. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Radio der Deutschen und der Rätoromanischen Schweiz, Studio Basel mit dem Westdeutschen Rundfunk.